Ich sag mal, herzlich willkommen zur Veranstaltung Lob der Kulturindustrie mit Jan Gerber. Veranstaltet wird das Ganze heute hier von der Antideutschen Aktion Berlin. Und ja, ich spreche mal so ein paar einleitende Worte. Ich denke mal, mit dem Begriff der Kulturindustrie dürften die meisten hier vertraut sein. Horkheimer und Adorno beschreiben die Kultur im Kapitalismus in ihrem bekannten Artikel im Kapitel über die Kulturindustrie als nur noch von ihrem ökonomischen Wert bestimmt. Die Produzenten sind demnach bestrebt, ständig ihre wirtschaftliche Effizienz zu steigern und ihren Output zu erhöhen. Das Ganze führt dann zur Wiederholung des Immergleichen, beziehungsweise, wie es im Untertitel der Veranstaltung heißt, zur Wiederkehr des Immergleichen. Demgegenüber steht das authentische Kunstwerk als Statthalter der nicht vom Tausch verunstalteten Dinge. Kunst und Kultur genießt in der Hochphase der bürgerlichen Gesellschaft eine relative Autonomie. Aus dieser Position heraus halten sie die Emanzipation der Gesellschaft aufrecht. Die Auseinandersetzung mit der Kunst als guten Waren und Schönen ist damit grundsätzlich nicht falsch. Angesichts der Erzeugnisse der zeitgenössischen oder des zeitgenössischen Kunstbetriebs verwundert sie dennoch. Denn wer eines der einschlägigen Events besucht, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Die Ausstellungen warten mit den immer gleichen Installationen aus Metallschrott, Plastik-Holz-Kombinationen oder flimmernden Bildschirmen auf. Das Theater kommt nicht ohne die permanente Kritik des Dreiklangs aus Medien, Konsum und Globalisierung aus. Die zeitgenössischen Kunstwerke sind weder eine Allegorie scheinlos gegenwärtigen Glücks, noch findet eine Abarbeitung an der Erfahrung von Leid statt. Stattdessen werden die Verhältnisse bestenfalls verdoppelt. Demgegenüber stehen Fernsehen, Kino und Popmusik, die im Unterschied zum zeitgenössischen Kunstbetrieb zumindest noch den Anspruch erheben, das Publikum zu unterhalten. Wie das Ganze so kommen konnte und warum die Kunst trotzdem eine enorme Anziehungskraft auf die prekarisierte Linke ausübt, soll im Rahmen der Veranstaltung diskutiert werden. Wir haben dazu den Referenten Jan-Georg Gerber aus Halle eingeladen. Er ist regelmäßiger Autor in der Bahamas und Herausgeber mehrerer Bücher über die Geschichte und Gegenwart der politischen Linken. Und damit übergebe ich das Wort. Ja, vielen Dank. Wenn man mich nicht so gut hören sollte, dann sagt das einfach, dann versuchen wir hier irgendwas an diesem Mischpult oder wie das heißt, etwas lauter zu drehen. Bevor ich aber mit dem Vortrag anfange, würde ich gern ein paar Termine vorlesen. Termin 1, Oktober 2011, Wien, Konferenz Die Kunst der Freiheit, Autonomie und Engagement nach Sartre und Adorno, ca. 20 Vorträge, gefühlte 200. Januar 2012, Leipzig, Veranstaltung Momente von Befreiung, das emanzipatorische Potenzial der Jazz-Improvisation. April 2012, Halle, Veranstaltung Kunst und Engagement. Mai bis Juli 2012, Leipzig, das ist meine Lieblingsveranstaltungsreihe. Mai bis Juli 2012, Leipzig, Veranstaltungsreihe Ästhetik Denken, aktuelle Zugänge zu Adornos später Kunstphilosophie. 9 Vorträge und Werkstätten, organisiert, und darum habe ich gesagt, das ist meine Lieblingsveranstaltung, organisiert von einem Arbeitskreis der Initiative Engagierte Wissenschaft. Mai bis Juli 2012, Frankfurt-Main, Veranstaltungsreihe Kunst und Kritik, 4 Vorträge. Juni 2012, Frankfurt-Main, Tagung Kunst, Erkenntnis, Problem, Möglichkeiten emanzipatorischer Kunst heute, ca. 14 Vorträge, Workshops und so weiter. Juli 2012, Halle, Veranstaltungsreihe, das situationistische Ende der Kunst und sein Ausbleiben. Ich höre hier auf, könnte das Ganze allerdings noch lange fortsetzen, sowohl was Vorträge und Veranstaltungsreihen anbelangt, als auch private Erlebnisse. Denn es ist tatsächlich komisch. Leute, mit denen man vor ein paar Jahren noch zu einem Punkkonzert gegangen ist, schleppen einen plötzlich in die Oper. Freunde, die mit Mickey Mouse und Kinky Friedman groß geworden sind, kaufen sich Baudelaire. Und Genossen, die vor einiger Zeit noch Veranstaltungen über die Situation im Iran oder die postfaschistische Gesellschaft organisiert haben, machen plötzlich in Kunst. Ganz so, als würden sie nicht von irgendwelchen Asten durch schweißtreibende Soli-Partys oder private Verschuldung finanziert werden, sondern durch die Kulturstiftung des Bundes. Andere, die jahrelang gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind, zerstreiten sich plötzlich an der Frage nach dem eigenen Lieblingskünstler beziehungsweise der Frage, hat Kunst engagiert zu sein oder nicht. Um nicht falsch verstanden zu werden, an dieser Diskussion ist grundsätzlich nichts falsch, aber die Vehemenz, mit der Leute erklären, nicht nur mit den anderen spielen zu wollen oder für ein Blatt schreiben zu wollen, dem sie eine ganze Menge zu verdanken haben, diese Vehemenz verwundert dann doch. Waren es vor 15 Jahren die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie oder zumindest das Fetischkapitel des Kapitals, die man rauf und runter beten können musste, um in bestimmten Kreisen anerkannt zu werden? War es kurze Zeit darauf die Landeskunde des Irak? Es folgten die Hebräischkenntnisse, der Israel-Aufenthalt, das Islamexpertentum und die Iran-Studies. Jetzt scheint die Kunst an der Reihe zu sein. Wenn ich eine Prognose wagen darf, dann würde ich sagen, nach all den Nahost-Studienabsolventen, nach all den Islamwissenschafts- und Judaistikstudenten wird sich die gerade nachwachsende Generation in dem, was man so im weitesten Sinn als unsere Kreise bezeichnet, vor allem der Kunstgeschichte, der Grafik, der Musik oder ganz allgemein der Kunst widmen. In der Politgruppe, in der ich aktiv bin, da spiegelt sich diese Entwicklung schon wieder. Diejenigen, die noch aus den 90er Jahren stammen, haben Politikwissenschaft studiert. Nach 9-11 und dem Irakkrieg kamen zunächst die Erziehungswissenschaftler dazu, die eine klassische linke Bewegungsvergangenheit haben und nach den Anschlägen mit der Linken gebrochen haben. Es folgten die Islam- und Nahost-Studenten und der jüngste Genosse studiert an der örtlichen Kunsthochschule. Vielleicht ist das Zufall, vielleicht aber auch nicht. Wie dem auch sei, in diesen zahlreichen Konjunkturen, die ich gerade nur ganz kurz angerissen habe, in diesen Konjunkturen zeichnet sich in jedem Fall nicht zuletzt die verzweifelte Situation ab, der der Kritik heute ausgesetzt ist. Egal wie dezidiert, wie nachvollziehbar, wie elaboriert, wie radikal oder zurückhaltend die Kritik auch formuliert ist, die Gesellschaft riegelt sich hermetisch gegen die Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Umwälzung ab. Es kann alles gesagt werden, ohne dass sich irgendetwas ändert. Die subversive Aktion, eine kleine linksradikale Gruppe aus den 60er Jahren, zu deren größten Verdiensten es gehört, Dieter Kunzelmann, Bernd Rabehl und Rudi Dutschke ausgeschlossen zu haben, was, wie ich finde, nicht wenig ist. Diese subversive Aktion hat dazu schon im Jahre 1964 erklärt, ich lese das ganz kurz vor, die gesellschaftlichen Mechanismen greifen so reibungslos ineinander, dass sie zulassen können, dass die Wahrheit über sie ausgesprochen wird. Und tatsächlich, angesichts der gegenwärtigen Zustände hätte Marx, anstatt seine Gesundheit und das Glück seiner Familie durch die ständigen Aufenthalte in der British Library zu ruinieren, auch gemeinsam mit Engels das Geld aus den Fabriken in Manchester verprassen können. Das Kapital hätte, statt in Leipzig, auch im lacandonischen Urwald erst aufgelegt werden können. Dass sich in einer solchen Situation, die sich seit Marx und Engels ja bekanntlich noch potenziert hat, immerhin gab es im 19. Jahrhundert noch eine zumindest nennenswerte Bewegung, die sich den Umsturz der Verhältnisse auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass sich in einer solchen Situation der Kunst zugewandt wird, dürfte mindestens drei Gründe haben. Erstens, nach der Vertagung der Revolution, der Apokalypse, des dritten Griffs zur Weltmacht oder in einiger Zeit sicherlich auch der Errichtung des Kommunismus in Syrien, haben die ehemaligen Bewegten ein Freizeitproblem, das sie mit Kino, mit Theater, mit Ausstellungsbesuchen zu lösen versuchen. Man kennt das alles von 1968, nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze, nach dem Ende der großen Demonstrationen und nach dem Niedergang der Bewegung strömten die ehemaligen Bewegten plötzlich in die Kinos, um sich die neuesten Italo-Western anzusehen. Sie fuhren in die Toskana, um Land, Leute und Kultur zu studieren, gründeten Kneipen, die zum zweiten Zuhause wurden, oder engagierten sich plötzlich in einer der vielen Laienspielgruppen. Zweitens, der zweite Grund also, warum sich in der gegenwärtigen Situation vermutlich der Kunst zugewandt wird. Zweitens, selbst wenn eine der Kampagnen erfolgreich ist, die unser Eins so anzettelt, dann liegt das entweder nicht an unserem eigenen Engagement, sondern dann ist das in der Regel leider auf eine Mischung aus Zufall und der Tatsache zurückzuführen, dass sich einflussreichere Kreise der Sache angenommen haben. Oder aber, die Kampagnenforderungen waren so läppisch, dass man sich selbst schon dafür schämt. Für ein linkes Zentrum Stopp den Nazi-Aufmarsch, Köpi bleibt, etc. pp. Nach dem Ende der Kampagne folgt dann in jedem Fall das berühmte Loch, die große Depressionsphase. Nachdem man mehrere Monate gerödelt hat, findet man plötzlich Zeit zum Nachdenken. Es wird einem plötzlich bewusst, wie weit selbst der größte Kampagnenerfolg, meistens sind es Misserfolge, wie weit selbst der größte Kampagnenerfolg von dem entfernt ist, wofür man möglicherweise einmal angefangen hat, zur Antifa zu gehen, Punkrock zu hören, Adorno zu lesen oder sich einen Israel-Button an die Jacke zu pappen. So ehrenwert zum Beispiel eine Kampagne wie Stop the Bomb ist, so richtig es ist, Solidarität mit Israel zu fordern und so vernünftig es sein kann, gegen einen Moscheebau zu protestieren, so große Zwischenschritte, so große Ableitungen und so merkwürdige Verrenkungen sind nötig, um das Ganze in einen unmittelbaren, auf diesem Wort unmittelbar liegt hier die Betonung, um das Ganze in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kampf für eine befreite Gesellschaft zu bringen. An dieser Stelle kommt nun die Kunst ins Spiel. Nachdem die Kunst die Sphäre des Sakralen verlassen hatte, stand sie in ihren besten Zeiten zum einen tatsächlich für die säkularisierte Version des Glaubens, dass es etwas Besseres geben kann als das Schlechte hier und jetzt. Von der Vorstellung, es gibt einen Himmel, ist es nicht weit zur Vorstellung, es kann einen Himmel auch auf Erden geben. Zum anderen, und unmittelbar damit verbunden, zum anderen taugt die Kunst im Unterschied zum Kampf gegen einen Naziladen, einen Öldeal mit dem Iran oder die Umbenennung eines Sportplatzes glücklicherweise tatsächlich nicht als Motor für eine kurzfristig angelegte Kampagne. Um 2000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte durchnudeln zu können, muss schon sehr viel Wasser die Spree herunterfließen. Die Enttäuschung, von der die Kampagnenmacher schon am Anfang wissen, dass sie am Ende der jeweiligen Kampagne stehen wird, findet darum zumindest kurz- oder mittelfristig nicht statt. Drittens, die ehemaligen Revoluzzer, und dieser dritte Punkt scheint mir der bedeutendste zu sein, die ehemaligen Revoluzzer müssen sich plötzlich Gedanken über ihre Zukunft machen. Da sie in der Regel nichts anderes gelernt haben als irgendwas mit Menschen, Medien und Kultur, Motivation der Genossen, Agitation der Massen, Veranstaltungsmanagement und so weiter, bleibt ihnen oft kaum etwas anderes übrig, als sich entweder in Sozialarbeiter, Sozialpädagogen oder Psychotherapeuten zu verwandeln, oder aber sie steigen in den Kunst- und Kulturbetrieb ein. Das war ebenfalls schon nach 1968 zu beobachten. Die Zerfallsprodukte der APO hinterließen eine... Bitte? Lauter? Ein bisschen mehr ans Mikro ist blöd. Wir können das wahrscheinlich hier etwas hochdrehen. Ja. Ich versuche einfach näher ins Mikro zu gehen. Das wird etwas unangenehm für mich, aber das mache ich alles für euch. Okay. Also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, dass nach 68 ebenfalls schon etwas Ähnliches zu beobachten war. Die Zerfallsprodukte der APO hinterließen eine ganze Armada an selbstgereimtem, selbstgetöpfertem und selbstgeklampftem. Selbst diejenigen, die ihr mangelndes Talent erkannten und aus diesem Grund berechtigterweise auf den Griff zur Gitarre, auf den Griff zum Pinsel oder auf den Griff zum Reimlexikon verzichteten, selbst diese Leute spielten mit. Sie kommentierten die Produkte ihrer ehemaligen Genossen entweder in Aufsätzen für das Kursbuch, für die Alternative und Ästhetik und Kommunikation, oder aber sie besetzten einen der neu geschaffenen Lehrstühle für Medien-, Kommunikations- oder Kulturwissenschaften und ernannten ihre persönlichen Vorlieben, wahlweise Bertolt Brecht, Bob Dylan oder Jean-Luc Godard, zum Nonplusultra des gegenwärtigen, des vergangenen und des zukünftigen Kulturbetriebs. Warum sollte es heute anders sein? Denn, machen wir uns nichts vor, auch die politischen Beschäftigungswellen der letzten 10 oder 15 Jahre, von denen ich vorhin gesprochen habe, also Fetischkapitel, Geschichte des Antisemitismus, linker Antisemitismus, kritische Theorie, Moshe Postone und so weiter, auch das alles hat zwar jeweils Erkenntnisgewinn gebracht, aber der größte Gewinn lag doch wohl auf einer anderen Ebene. Mit ihrer Hilfe, mit Hilfe dieser Beschäftigungstherapien, konnten politisierende Jungakademiker erstens vor allem Erstsemesterstudentinnen beeindrucken. Mit ihrer Hilfe konnten sie sich zweitens in ihren Seminaren von ihren desinteressierten und ranschmeißerischen Kommilitonen abheben, die jedem halbwegs vernünftigen Dozenten ein größerer Graus sind als die querulantischen Nachfrager, die zumindest die Seminarlektüre gelesen haben. Und mit ihrer Hilfe konnte man drittens zugleich seinen Standesdünkel aufrechterhalten und sich das belächelte Proletariat, die belächelten Proleten, Prolls etc. vom Hals halten. Diese Abgrenzung hatte und hat man auch bitter nötig. Denn weder spiegeln sich die 12 bis 13 Schuljahre, die 7 Jahre an der Uni und die dutzenden Praktika in der gesellschaftlichen Anerkennung des linksakademischen Nachwuchses wieder, noch im Lebensstandard. Die gern belächelten Mitschüler von früher, die sich nach der 10. Klasse für eine Lehre als Metzger, Maurer, Einzelhandelskaufmann und so weiter entschieden haben, verdienen in der Regel nicht nur mehr Geld, sondern sie müssen mit Ende 20 auch nicht mehr regelmäßig zu Mutti fahren, um sich den Jack-Wolfskin-Rucksack mit Brot, Butter und Käse vollstopfen zu lassen. Und, nicht zu vergessen, sie haben darüber hinaus weitaus bessere Zukunftsperspektiven und sind gerade nicht gezwungen, sich bis zur Rente von einer prekären akademischen, kulturellen, kulturindustriellen Baustelle zur nächsten zu hangeln. Auch mit dem Blick auf, oder auch mit Blick auf diese Zukunftsperspektiven, von denen ich gerade gesprochen habe, auch mit Blick darauf waren die diversen Beschäftigungswellen nicht gerade von Nachteil. Diejenigen, denen die Lesekreisvergangenheit die Tür in den akademischen Betrieb geöffnet hat und Eindruck bei den Vertrauensdozenten der Böll, der Böckler oder Luxemburg Stiftung hinterlassen hat, diese Leute waren zwar nicht die Regel, aber sie waren auch keine Seltenheit. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, konnten sich beim gepflegten Diskurs hingegen zumindest beweisen, dass sie grundsätzlich bis auf Weiteres zum Dozenten oder wissenschaftlichen Mitarbeiter taugen würden. Die Kunstwelle führt nun all das, was ich gerade eher stichpunktartig aufgezählt und zusammengetragen habe, die Kunstwelle führt nun all das auf einer anderen, weiteren Ebene fort, und zwar in einer Zeit, in der mit Adorno, Antisemitismus, Forschung und so weiter im akademischen Betrieb kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, weil die vorangegangenen Generationen oder Generationchen da schon einiges abgegrast haben. Vielleicht ist alles aber auch ganz anders. Vielleicht liegt der Grund dafür, dass sich grundsätzlich vernünftige Leute plötzlich benehmen wie die Eltern ihres früheren Klassensprechers, die sich pflichtgemäß die jeweils neuesten Ausgaben der SZ-Bibliothek, den aktuellen Grass oder Garda kauften, die das obligatorische Weinabonnement der Zeit hatten und sich bei jeder Vernissage blicken ließen, aber auch einfach nur darin, dass sie langsam erwachsen werden. In der Dialektik der Aufklärung gibt es einen Aphorismus mit dem Titel Gezeichnet, der genau so etwas nahelegt. Ich trage den kurz vor. Im Alter von 40 bis 50 Jahren, inzwischen müsste man sagen oder müsste es heißen, im Alter von 30 bis 40 Jahren, 50 ist das neue 40, habe ich neulich im Fernsehen gehört, im Alter also von 40 bis 50 Jahren pflegen Menschen eine seltsame Erfahrung zu machen. Sie entdecken, dass die meisten derer, mit denen sie aufgewachsen sind und Kontakt behielten, Störungen der Gewohnheit und des Bewusstseins zeigen. Einer lässt in der Arbeit so nach, dass sein Geschäft verkommt. Einer zerstört seine Ehe, ohne dass die Schuld bei der Frau läge. Einer begeht Unterschlagungen. Aber auch die, bei denen einschneidende Ereignisse nicht eintreten, tragen Anzeichen von Dekomposition. Zu Beginn ist er, also der Alternde, geneigt, die Entwicklung seiner Altersgenossen als widrigen Zufall anzusehen. Gerade sie haben sich zum Schlechteren verändert. Vielleicht liegt es an der Generation und ihrem besonderen Schicksal. Schließlich entdeckt er, dass die Erfahrung ihm vertraut ist, nur aus einem anderen Aspekt, dem der Jugend gegenüber den Erwachsenen. War er damals nicht überzeugt, dass bei diesem und jenem Lehrer, den Onkeln und Tanten, Freunden der Eltern, später bei den Professoren der Universität oder dem Chef des Lehrlings irgendetwas nicht stimmte? Sei es, dass sie einen lächerlichen, verrückten Zug aufwiesen, sei es, dass ihre Gegenwart besonders öde, lästig, enttäuschend war. Damals machte er sich keine Gedanken, nahm die Inferiorität der Erwachsenen einfach als Naturtatsache hin. Jetzt wird ihm bestätigt, unter den gegebenen Verhältnissen führt der Vollzug der bloßen Existenz bei Erhaltung einzelner Fertigkeiten, technischer oder intellektueller, schon im Mannesalter zum Kretonismus. Auch die Weltmännischen sind nicht ausgenommen. Es ist, als ob die Menschen zur Strafe dafür, dass sie die Hoffnungen ihrer Jugend verraten und sich in der Welt einleben, mit frühzeitigem Verfall geschlagen würden. Mit Blick auf die neueste Kunstwelle, bei der sich die Leute benehmen wie ihr eigenes Elternteil, heißt das, so klein diese Welle auch sein mag, das Erwachsenenalter bringt es unter den gegenwärtigen Umständen mit sich, dass sich die Menschen wie Clowns benehmen, die in ihrer Freizeit Dinge tun, für die sie selbst keine Erklärung haben und all das nachgestalten, wofür sie früher aus gutem Grund nur Verachtung übrig hatten. Denn tatsächlich kann mir niemand erzählen, dass die neue Kunstbeflissenheit aus einem großen Interesse an Kunst entsteht. Es kann mir niemand erzählen, dass sie Vergnügen bereitet oder auch nur Abwechslung, Spaß oder einen kleinen Moment des Glücks verschafft. Das gilt vielleicht für die wenigen, die mit einem Bein noch im 19. Jahrhundert stehen. Das heißt, für diejenigen, die von ihren Eltern schon von frühester Kindheit an zum Musikunterricht beispielsweise getrieben wurden. Hier funktioniert Kunstbegeisterung, und das ist tatsächlich nicht polemisch gemeint, hier funktioniert Kunstbegeisterung wie das Stockholm-Syndrom. Wenn man lange genug zum Klavier- oder Geigenunterricht geschleift, hier gefordert und, das ist wichtig, gefördert wird, dann werden die nicht nur durch den Unterricht unterdrückten Triebe, auch achtjährige Klavierschüler wollen lieber auf den Spielplatz als ans Klavier, dann werden die im Unterricht und nicht nur dort unterdrückten Triebe, wenn alles gut läuft, in der Musik sublimiert. Bei allen anderen scheint mir nichts dergleichen zu beobachten zu sein. Wer sich die mal verhärmten, mal feisten und mit Kummerbauch versehenen Gestalten in den einschlägigen Opernaufführungen, Klavierkonzerten, Ausstellungen, Autorenlesungen und so weiter ansieht, wer sich diese Leute anschaut, die nicht mit Beethoven, Schönberg, Proust, sondern mit Peter Kraus, den Scorpions, Helmut Newton, Konsalik und Simmel groß geworden sind, wer sich diese Figuren ansieht, die lethargisch nach vorn schauen oder in ihrem Programmheftchen blättern, als könnten sie es nicht erwarten, dass es endlich vorbei ist, der weiß, sie verstehen nichts, der weiß, Spaß sieht anders aus und der weiß auch, Glück sieht anders aus. Diese Unfähigkeit zur Vergnügung und zur Hingabe ans kleine Glück, die in nahezu allen Theatern, Musikveranstaltungen, Ausstellungen und so weiter beobachtet werden kann, diese Unfähigkeit dazu liegt natürlich nicht zuletzt in den Menschen selbst begründet. Wer jeden Tag, und das ist in diesem Aphorismus, den ich vorhin vorgetragen habe, ja angedeutet worden, wer jeden Tag durch die Hölle aus familiärem Frühstücksbeisammensein, Vorortzug und Kollegenterror geht und sich aus Gründen der Selbsterhaltung auch noch damit identifizieren muss, der ist irgendwann zu nichts anderem mehr in der Lage. Selbst diejenigen, die sich in den letzten 5 bis 10 Jahren so großspurig als Hedonisten bezeichnet haben, stellen in ihrer Freizeit ja vor allem die Vorgänge des Arbeitsprozesses nach. Vor allem aber liegt diese Unfähigkeit zum Genuss oder wie auch immer man das nennen will, zum Vergnügen oder, was wahrscheinlich die beste Formulierung ist, zur Hingabe ans kleine Glück, wenn das nicht so kitschig und pathetisch klingen würde, vor allem liegt diese Unfähigkeit zur Hingabe ans kleine Glück aber an der zeitgenössischen Kunst selbst. Das größte Vergnügen bereitet noch die Kunst vergangener Tage, von der Klassik bis zur neuen Musik. Hier ist die Idee des Guten, Wahren, Schönen, so chimärisch und ideologisch sie auch immer war, noch aufgehoben. Hier erkennt man die Kunst tatsächlich als den, wenn auch schwachen, Statthalter der nicht vom Tausch verunstalteten Dinge, von dem Adorno spricht. Nichtsdestotrotz ist auch die Epoche, in der genau diese Werke, von denen ich gerade gesprochen habe, von der neuen Musik bis hin zur abstrakten Malerei, die Epoche, in der auch diese Werke einmal aufregend waren, lange vorbei. Was waren das für Zeiten, als die neue Musik noch verstörend wirkte und noch nicht in die Filmmusik eingegangen war? Das ist sehr lange her, da lebte Hans Eisler noch. Was waren das für Zeiten, in denen Kandinsky und Picasso nicht in jeder Zahnarztpraxis hingen, in denen abstrakte Kunst also nicht zur traditionellen Foyerausstattung der örtlichen Sparkasse gehörte? Was waren das also für Zeiten, in denen die Seh- und Hörgewohnheiten noch in Frage gestellt werden konnten und die Infragestellung der Gewohnheit nicht selbst zum gesellschaftlichen Mainstream gehörte? Vor allem aber, was waren das für Zeiten, in denen der Anspruch der Kunst noch nicht dementiert war? Soll heißen, wohl dem, dem es beim Hören von beispielsweise Beethovens Musik anders geht als Alex in Stanley Kubricks Film Clockwork Orange. Für die, die den Film wider Erwarten nicht kennen, hier der stark verkürzte Plot. Der Gewalttäter Alex wird in einem großen pädagogischen Experiment, bei dem ihm seine Gewaltaffinität ausgetrieben werden soll, dazu gezwungen, Filme über die Nazizeit anzuschauen, die wiederum mit Beethovens Musik unterlegt sind. Das führt dazu, dass Alex nach seiner Therapie nicht mehr dazu in der Lage ist, den von ihm geliebten Ludwig van, so nennt er ihn, zu hören, ohne an Gewalttaten denken oder ohne an Gewalttaten erinnert zu werden. Dieser Reflex ist nicht einmal unsympathisch. Denn selbstverständlich ist es falsch, ein Kunstwerk nur über seine Rezeption erschließen zu wollen. Wer ein Kunstwerk ausschließlich in Vermittlung über seine Rezeption betrachtet, der tut dem Werk natürlich Gewalt an. Aber wer wiederum sagt, dass die Rezeption nichts mit dem Werk zu tun hat, tut dem Werk ebenfalls Gewalt an. Er tut ihm ebenfalls Unrecht. Denn auch wenn die Materialgestaltung des Kunstwerks dieselbe bleibt, wird das Werk doch von seiner Rezeption angefressen, die nicht zuletzt ihre Ursachen ja in eben jener Materialgestaltung hat. Soll heißen, wer sich ganz Beethovens Materialgestaltung hingeben kann und nicht permanent daran denken muss, dass das die letzten Töne waren, die KZ-Häftlinge vor ihrer Ermordung hören mussten, der muss nicht nur ein dickes Fell haben, sondern der nimmt auch den Anspruch der Kunst nicht ernst. Denn wenn man die Kunst tatsächlich ernst nehmen will, muss man sie bei genau diesem Anspruch nehmen und sie an diesem Anspruch, den sie einmal formuliert hat, messen. Und dieser Anspruch lautete nun einmal, die Menschen zu ergreifen, die Menschen zu verändern. Dieser Anspruch hat sich nun spätestens an den Toren der Konzentrationslager an der Realität blamiert. Das Beharren auf der Materialgestaltung als einzigem Schlüssel zur Erschließung eines Kunstwerks ist, mit anderen Worten, schon eine Reaktion auf die Krise der Kunst. In diesem Beharren findet bereits eine Rücknahme des im besten Sinn megalomanen Anspruchs des Kunstwerks statt, der in den zeitgenössischen Kunstwerken nicht einmal mehr als Residuum vorhanden ist. Denn wer eine zeitgenössische Ausstellung, Theateraufführung oder ein Konzert besucht, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Du hast es ja vorhin schon kurz vorgetragen, ich wiederhole das nochmal. In den Ausstellungen wird er von den immer gleichen Installationen aus Metallschrott, Plastik-Holz-Kombinationen sind beliebt, flimmernden Bildschirmen etc. erwartet. Im Theater gibt es kaum eine Aufführung, zumindest kaum eine zeitgenössische Aufführung eines zeitgenössischen Stücks, die ohne die permanente Kritik dieses Dreiklangs aus Medien, Konsum und Globalisierung auskommt. Und zeitgenössischen Konzerten gelingt es letztendlich sogar, die neue Musik zu verhunzen, wenn, ich habe das neulich im Fernsehen gesehen, wenn zum Beispiel der derzeitige Starschlagzeuger Martin Grubinger, der Tausende zu seinen Konzerten zieht, wenn beispielsweise dieser Martin Grubinger bei seinen Massenevents ein Potpourri aus neuer Musik, Schlager, Swing, Jazz, Welt und Volksmusik zum Besten gibt. Allein die Quälerei, die nötig ist, um den Gehalt zeitgenössischer, nicht moderner, sondern zeitgenössischer Kunst zu entschlüsseln, allein diese Quälerei zeigt, was vom guten, wahren, schönen übrig geblieben ist. Allein die Tatsache, dass zu diesem Zweck Mammutkonferenzen nötig sind, ich habe das ja vorhin vorgelesen, dieses kleine Potpourri von Mammutkonferenzen, Mammutveranstaltungsreihen und teilweise auch Mammutvorträgen. Allein die Tatsache also, dass zu diesem Zweck riesige Konferenzen nötig sind, die eher an Durchhalteübungen mit Stellungswechsel erinnern, als an die Anziehungskraft, die das autonome Kunstwerk und die moderne Kunst einmal selbst auf ihre Gegner ausübten, allein das zeigt, wie es um die Kunst bestellt ist. Denn glaubt man den Zeugen früherer Epochen, dann war die Auseinandersetzung mit Kunst einmal aufgrund der Anforderungen, die das Kunstwerk an seine Betrachter stellte, ebenso anstrengend wie vergnüglich. Vergnügen wird durch Mühe nicht geschmälert, im Gegenteil. Die heutige Beschäftigung mit Kunst ist dagegen beschwerlich, weil die Kunstwerke keinerlei Anforderungen mehr stellen. Sie ist anstrengend, weil eine enorme Überwindungskraft nötig ist, um die Langeweile, die intellektuellen und ästhetischen Zumutungen, mit denen zeitgenössische Werke in der Regel aufwarten, zu ertragen. So sind die zeitgenössischen Kunstwerke weder eine Allegorie scheinlos gegenwärtigen Glücks, die ihre Sprengkraft, wie Adorno schreibt, gerade daraus zieht, dass sie mit der tödlichen Klausel des Chimärischen behaftet ist, dass es eben nicht ist, noch findet ein Abarbeiten einer Erfahrung von Leid statt. Stattdessen werden die Verhältnisse bestenfalls, und auch darauf liegt die Betonung, bestenfalls verdoppelt. Wenn zum Beispiel, also ein Beispiel von vielen, wenn zum Beispiel eine Künstlerin aus Halle, wo ich wohne, in einer viel beachteten Kunstaktion in den hallischen Bergzoo geht und den Ziegen im dortigen Streichelgehege Adornos Reflexion zur Klassentheorie vorliest, um, und jetzt kommt der Grund, warum sie das tut, um die vermeintliche Unterdrückung der Tiere zu skandalisieren. Und wenn, es kommt noch besser, und wenn sie dazu dann auch noch im Programmheft des Ganzen, Hochglanz und gefördert natürlich von der Kulturstiftung des Bundes, wenn sie dann dazu auch noch im Programmheft erklärt, ich lese das mal kurz vor, vielleicht sind wir ja genauso wie die Ziegen von Natur aus auf Hierarchien angewiesen. Ja. Vielleicht sind wir ja genauso wie die Ziegen von Natur aus auf Hierarchien angewiesen. Ja. Wenn sie also das alles tut und dann auch noch diesen Quark dazu schreibt, dann bestätigt sich letztendlich nur, was Max Horkheimer in den 60er Jahren befürchtete. Diese Künstlerin bestätigt mit ihrer bekloppten Aktion, mit dem Vorlesen der Reflexion zur Klassentheorie und ihrem Satz, dass die Menschen ebenso wie die Ziegen auf Hierarchien angewiesen ist. Sie bestätigt damit nur Horkheimers Befürchtung, dass die Menschen wieder auf den Status einer etwas geschickteren Tierrasse zurückfallen. Vom Wahrheitsanspruch des Kunstwerks, der im besten Sinn autoritär war, bleibt, wenn überhaupt, nur der Größenwahn des Künstlers, des Malers, Regisseurs, Autors und so weiter, der sich in der Regel entweder als Ratgeber des Staates oder gleich ganz als prospektiver Philosophenkönig geriert. Die einschlägigen Produkte ziehen ihren politischen Gehalt weniger aus der Materialgestaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, als aus den aufdringlichen Bekenntnissen ihrer Macher. Selbst die wenigen Werke, die sich dieser Entwicklung entziehen, verdeutlichen aufgrund ihrer wirklich schreienden Marginalität, wie sehr die Kunst auf den Hund gekommen ist. So hat sich die Mehrheit der zeitgenössischen Kunstwerke mit anderen Worten längst ununterscheidbar von den Produkten der Kulturindustrie gemacht. Einen Unterschied gibt es dann allerdings doch noch, auch das hast du vorhin ja schon angedeutet. Fernsehen, Kino, Popmusik liefern die Verdopplung der Realität, mit der auch die einschlägigen Theateraufführungen oder Ausstellungen aufwarten, bei aller dringend notwendigen Kritik in einer anspruchsvolleren Weise. Sie, also Fernsehen, Kino, Popmusik, die Produkte der Kulturindustrie im Allgemeinen, erheben im Unterschied zum zeitgenössischen Kunstbetrieb zumindest noch den Anspruch, das Publikum zu unterhalten. Dieser Anspruch und auch diese Unterhaltung, die daraus resultiert, die scheitert zwar notwendigerweise, aber trotzdem ist jede Folge des Marienhofes, der verbotenen Liebe und selbst des Großstadtreviers, ganz zu schweigen von den Produkten der vielgeschmähten amerikanischen Kulturindustrie, Lost, Baywatch und so weiter, zumindest unterhaltsamer als die neuesten Werke Daniel Kehlmanns, Günter Grass, Klaus Peimanns oder Neo Rauchs. Damit lebt in den Produkten der Kulturindustrie letztendlich noch ein Rest dessen fort, was Kunst einmal ausgemacht hat. Die Produkte der Kulturindustrie erinnern in der gegenwärtigen Situation zumindest ein Stück weit an den Gehalt der großen bürgerlichen Kunst. Denn, auch wenn es die Kulturmafia sehr ungern hört, die Werke von Balzac, Tolstoi, Delacroix und so weiter hat mehr mit Baywatch, Shades of Grey, den Bee Gees oder Helene Fischer zu tun, als eben Kehlmann, Grass, Peimann und Rauch. Denn wer im 19. Jahrhundert eine der unzähligen Tageszeitungen mit den Feuilleton-Romanen Balzacs, eine Postkartensammlung mit Manet-Bildern oder ein Groschenheft mit einem Goethe-Stück oder einem Fortsetzungsheft von Tolstoi kaufte, der tat das in der Regel nicht, wie es heute der Fall ist, weil er sich, wie es so schön heißt, bilden wollte. Der tat das nicht, um sich von den unteren Schichten, zu denen er gegebenenfalls selbst gehörte, abzugrenzen. Der tat das nicht, um Zugehörigkeit zu signalisieren oder mitreden zu können oder weil er glaubte, einfach nicht drumherum kommen zu können, wie es so schön heißt, sondern er tat das, weil er eben lesen wollte, weil er sich ein Bild ansehen wollte, weil er wissen wollte, wie es weitergeht. Kurz, er tat das, um dem grauen Alltag zu entkommen. Er tat das um des Vergnügens willen und um sich einen kleinen Genuss zu gönnen. Die heutige Kunst tut dagegen alles, um auch den letzten Rest der Vorstellung zu zerstören, dass Lesen, Hören, Sehen und auch Denken etwas sein könnte, das im Unterschied zur Fließbandarbeit Vergnügen bereiten könnte. Wer sich im Unterschied zum Opernkartenabonnenten, im Unterschied zum Vernissage-Besucher, zum Kulturmafia-Paten oder zum Teilnehmer eines dieser linken Kultur- und Kunstmarathons hier den neuesten Schundroman holt, wer zum Nana Muscuri-Konzert geht oder die Fortsetzung von Verbotene Liebe schaut, der tut das ebenfalls, um sich ein kleines Vergnügen zu bereiten und sich, wie es bei Herbert Marcuse mit Blick auf die Kunst heißt, um die leichtfertige Resignation des Alltags im Herz zu zerbrechen, also um nicht zu resignieren. Wer sich ebenfalls ein Beispiel, wer sich zum Beispiel mit einem guten Literaturwissenschaftler, Romanisten, Germanisten, Hispanisten und so weiter unterhält, der wird zwar selbstverständlich eine gewisse Begeisterung bei seinem Gegenüber für sein Fach entdecken, aber so richtig blüht der Gesprächspartner erst auf, wenn er sich nach dem dritten Wein nicht mehr über Cervantes, Vevo, Büchner und Co. unterhalten muss, sondern über seine Lieblingssoap, Lieblingsschauspieler, Lieblingssänger und so weiter. Diese Erinnerung nun der aktuellen Kulturindustrie, die eine sehr schwache Erinnerung ist, das möchte ich nochmal betonen, diese Erinnerung nun an den Gehalt der großen bürgerlichen Kunst dürfte einer der Gründe dafür sein, einer der Gründe für die nasenrümpfenden Blicke sein, mit denen die Kopisten des traditionellen Bildungsbürgertums auf die Daily Soaps, die Bahnhofsbuchhandlungen oder die medialen Interessen des Zielpublikums von RTL 2 schauen. Diese Erinnerung dürfte allerdings ebenfalls einer der Gründe für das in den letzten Jahren intensiver werdende akademische oder semi-akademische Bescheidwissertum sein, das über Soaps, Kitschromane, Ratesendungen und so weiter besteht. Auch der letzte Rest des Vergnügens, das eigentlich nur noch ein Statthalter des Vergnügens ist, auch der letzte Rest des Vergnügens soll liquidiert werden. Der Grund dafür nun, dass inzwischen die, wie man sagen muss, durchaus öde Kulturindustrie weitaus unterhaltsamer, weitaus vergnüglicher ist als die Kunst, der Grund hierfür ist einfach. Genauso wenig wie das Individuum, die Arbeiterklasse oder die Vorliebe für Nerdbrillen etwas Überhistorisches sind, existiert die Kunst nicht jenseits der Geschichte. Soll heißen, die historischen Bedingungen, die Kunst überhaupt erst ermöglicht haben, sind längst in Erosion begriffen. Bis in die Zeit der Aufklärung hinein unterstanden der Künstler und sein Werk noch dem direkten Zweck der Herrschaft. Sie waren vom Wohlwollen und von der Willkür des jeweiligen Gönners abhängig. Auch wenn die Altarbilder barocker Dorfkirchen, die Sinfonien, die Mozart Senior für seinen Dienstherrn, also für den Salzburger Erzbischof, komponierte, oder die unglaublichen Gedichte, die sich Ludwig XIV. Zu seinen eigenen Ehren schreiben ließ. Ich weiß nicht, ob sich jemals jemand diese Dinger nochmal angeschaut hat. Das ist wirklich unglaublich, was dort geschrieben wird. Auch wenn also diese Werke ihre Bestimmung von Zeit zu Zeit überschritten, hatten sie letztendlich nur einen Zweck, nämlich die Macht ihrer Auftraggeber zu verewigen. Vom autonomen Kunstwerk, also dem einzigen Werk, das überhaupt den Titel des Kunstwerks verdient, vom autonomen Kunstwerk kann erst gesprochen werden, seit sich der Künstler aus der personalen Abhängigkeit befreite, seit er also nicht mehr für einen direkten und vor allem, das ist das Wichtige, den immer gleichen Auftraggeber produzierte, der gleichzeitig sein Dienst- und Schutzherr war, sondern für den freien Markt. Im Unterschied zu den Ansprüchen, die an die jeweiligen Haus- und Hoflieferanten der Feudalzeit gestellt wurden, waren die Anforderungen des Marktes nämlich so vielfach vermittelt, dass, wie Adorno schreibt, der Künstler von der bestimmten Zumutung, freilich nur in gewissem Maße, dispendiert blieb. Erst die Anonymität des Marktes befreite den Künstler mit anderen Worten, wenn auch immer nur partiell, vom Zwang, die pflichtgemäßen Motetten, die immer gleichen Porträts der jeweils aktuellen Fürstenmätresse oder die Wandbilder des obligatorischen Typen am Kreuz zu produzieren. Erst die Existenz des freien Marktes ließ Kunst paradoxerweise zum Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge werden, von dem ich vorhin gesprochen habe. So sorgte der Markt nicht nur dafür, dass der Künstler sein Auskommen durch das Ausleben seiner künstlerischen Ambitionen sichern konnte, sondern der Markt bot aufgrund seiner Anonymität gleichzeitig den Rahmen, der es dem Künstler erlaubte, nur der Stimmigkeit, nur den Anforderungen zu folgen, die sich aus der Formgestaltung des Materials ergeben. Mit anderen Worten, es entstand die paradoxe Situation, dass der Künstler sowohl für den Verkauf arbeitete, von dem er allerdings nicht wusste, ob dieser Verkauf jemals stattfinden wird, als auch für die Logik des Kunstwerks, die sich jedem anderen Zweck sperrt. Diese Zeit ist nun allerdings vorbei. In der glorreichen Phase des bürgerlichen Zeitalters fielen die Anforderungen, die ein Kunstwerk an seine Entschlüsselung stellt, und die Bedürfnisse des Bürgers teilweise noch zusammen. Adorno schreibt hierzu: Beethoven hat sich nicht an die Ideologie des viel zitierten aufsteigenden Bürgertums von 1789 oder 1800 angepasst, sondern war selbst von dessen Geist. Daher sein unüberbotenes Gelingen. In dem Maß nun, in dem sich der Bürger vom Statthalter Gottes auf Erden in den Angestellten eines Versicherungsunternehmens verwandelte, in diesem Maß entkoppelten sich seine ästhetischen Bedürfnisse allerdings vom immanenten Anspruch des autonomen Kunstwerks. Das universalistische Pathos, mit dem das Bürgertum den Adel verjagt hatte, wurde durch eine Mischung aus Lethargie und Untergangssehnsucht ersetzt. Damit, durch diese Ersetzung, verlor das autonome Kunstwerk langfristig genau das, was es erst auf den Weg gebracht hatte, nämlich erstens seinen Markt und zweitens seine Abnehmerschaft. Der Staat sorgte zwar noch eine gewisse Weile dafür, dass der Kunstbetrieb als eine Art menschliches Artenschutzreservat erhalten blieb, also als eine Art Zoo, in dem sich die Besucher über eine fast ausgestorbene Spezies amüsieren können. Die Kombination aus staatlicher Bezuschussung auf der einen Seite und öffentlich-rechtlicher Verwaltung des Kunstbetriebs schützte Autoren, Intendanten und Kuratoren auf der einen Seite tatsächlich vor dem direkten Zugriff des Staates. Andererseits befreite es den Künstler allerdings auch von der Zumutung, den veränderten Markt mit genau dem Schund zu bedienen, den dieser neue Markt einfordert. Gleichzeitig bekam auch das Mäzenatentum, ohne dass der Kunstbetrieb nie ausgekommen ist, neue Bedeutung. Aber die Tendenz zur negativen Aufhebung der Kunst, von der die kritische Theorie ja spricht, diese Tendenz konnte dadurch nicht aufgehalten werden. Das Wissen der Künstler, auf dem Markt nicht mehr zu bestehen und nur mit Hilfe des Staates überleben zu können, dieses Wissen oder diese Ahnung, das ist, glaube ich, eher eine Ahnung, diese Ahnung ging langfristig auch in die Kunst selbst ein. Denn auch wenn das staatliche Subventions- und Stipendiensystem gelegentlich noch einen Schutzraum bot für Nonkonformisten, Eigenbrötler, Sonderlinge etc., in dem Maß, in dem sich die Kunst in eine Angelegenheit des Staates verwandelte, wurde der Staat tendenziell zur Angelegenheit der Kunst. Soll heißen, im Unterschied zur Staatskunst früherer Jahrhunderte ist der Ansprechpartner ihrer aktuellen Reinkarnation, allerdings weniger das Publikum. Die Zuschauer sollen ganz einfach nicht mehr von der Mildtätigkeit ihres Anführers überzeugt werden, der ihnen mal Seichtes, mal Erhabenes spendiert und in einem gnädigen Moment auch Kritik an sich selbst zulässt, sondern der Ansprechpartner, vor allem beim Theater ist das zu beobachten, der Ansprechpartner des modernen Theaters ist vielmehr der Staat selbst oder in letzter Zeit sehr beliebt der prospektive Volksstaat. Ich komme, da das Ganze hier Lob der Kulturindustrie heißt und ich mir habe sagen lassen, dass die Aufmerksamkeitsspanne aufgrund der ganzen Werbeunterbrechungen geringer wird, ich komme damit zum Ende. Diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, Diese Situation kann man tatsächlich nur als tragisch bezeichnen. Denn tatsächlich geht es mir nicht darum, dem allgemeinen Trend das Wort zu reden, sich mit Buffy, mit Alf oder den Simpsons zufrieden zu geben oder sich permanent mit den eigenen Lieblingsregisseuren auseinanderzusetzen. Es geht mir also nicht darum, mit meinen mehr als bescheidenen Mitteln die ohnehin übermächtigen Tendenzen zu verstärken, die sich zum Beispiel darin Geltung verschaffen, dass im Kunstunterricht teilweise nicht mehr Rembrandt, Van Gogh oder Delacroix angeschaut werden, sondern Tarantino-Filme. Tragisch ist die Situation nicht zuletzt aus dem Grund, weil es erstens wohl nie Verhältnisse gab, die objektiv so sehr nach Kunst verlangen wie diejenigen, die nach Auschwitz einfach fortbestehen, als wäre nichts passiert. Und tragisch ist die Situation zweitens, weil es wohl nie Verhältnisse gab, die Kunst so weitgehend verunmöglichten wie die gegenwärtigen. Der Widerspruch, dass die Verhältnisse einerseits dringlicher denn je nach Kunst verlangen und es insofern natürlich nicht falsch ist, zu dichten, zu komponieren etc., sie diese Kunst allerdings auf der anderen Seite verunmöglichen, dieser Widerspruch kann allerdings nicht dadurch aufgelöst werden, dass jetzt alle in Kunst machen. Er kann nicht aufgelöst werden, indem plötzlich alle das Bildungsbürgertum des ausgehenden 19. Jahrhunderts simulieren. Er kann nicht aufgelöst werden, weil er blöderweise von der Realität selbst vorgegeben wird. Vielen Dank.